Die Konferenz findet an zwei Orten statt, in Prag und Theresienstadt. Im Zentrum soll die Frage stehen, wie die Erinnerung an den Holocaust wachgehalten und den noch lebenden Opfern des Nationalsozialismus geholfen werden kann. Dies, so die Forderung, müsse als gemeinsame europäische Aufgabe verstanden werden. Konkret geht es um soziale, psychologische und medizinische Unterstützung der NS-Opfer. Die meisten von ihnen leben in osteuropäischen Ländern. Gut 10 Jahre nach dem bahnbrechenden Washingtoner Abkommen zur NS-Raubkunst im Dezember 1998 wird es auch darum gehen, welche Fortschritte es seitdem gegeben hat. Bei der Rückgabe von Kunstwerken oder dem Auffinden der ursprünglichen Eigentümer und ihrer Entschädigung. Die Konferenz dauert 5 Tage und wird von einem reichen Kulturprogramm begleitet. Am Abend wird Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel das Treffen in Prag eröffnen. Kultureller Höhepunkt ist am Montag die Uraufführung des kabbalistischen Dramas Golem 13, das der britische Dramatiker George White zur Musik des israelischen Komponisten Noam Sharif geschaffen hat. Die Konferenz geht am Dienstag im ehemaligen Konzentrationslager Theresienstadt zu Ende. Dort gibt das Oregon Philharmonic Orchestra ein Galakonzert, um an die Aufführung von Verdis Requiem im Ghetto von Theresienstadt während des Zweiten Weltkrieges zu erinnern. In Theresienstadt soll zum Abschluss auch eine Deklaration verabschiedet werden. Auf ihrer Grundlage wird ein europäisches Institut zur Aufarbeitung der Shoah seine Arbeit aufnehmen, das European Shoah Legacy Institute. Zu der Konferenz eingeladen haben die tschechische Regierung und mehrere NS-Opferverbände. Es werden Delegationen aus 49 Ländern erwartet. Das Ereignis markiert zugleich auch das Ende der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft. Tschechiens Europaminister Stefan Füle sagte, die Konferenz finde zwar am Ende der Ratspräsidentschaft statt, sei aber eines ihrer wichtigsten Ereignisse.